denn Fleisch und Blut verstehet ganz und gar nebst deinen Jüngern nicht, was das gesaget war. Es sehnt sich nach der Welt und nach dem größten Haufen. Sie wollen beiderseits, wenn du verklärt bist, zwar eine feste Burg auf Tabors Berge bauen. Hingegen Golgatha so voller Leiden ist, in deiner Niedrigkeit mit keinem Auge schauen. Ach, Kreuzige bei mir in dir verderbten diese Welt und die verbotene Lust. So werd ich, was du sagst, vollkommen wohl verstehen und nach Jerusalem mit tausend Freuden.